Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 0 Uhr mit Chris Berdrow. Nahe der französischen Stadt Rennes läuft weiter eine illegale Silvester-Rave-Party. Hunderte junge Leute feiern, ohne sich um Corona-Auflagen zu kümmern. Frankreichs Innenminister Darmanin hat eine Krisensitzung einberufen. Harte Beats und Laserlicht in einem Industriehangar der Gemeinde Lieuron, rund 40 Kilometer südwestlich der bretonischen Hauptstadt Rennes. Der Ort hat nicht mal 800 Einwohner, die Party zählt dreimal mehr Gäste. Rund 2500 Personen, denen 150 Polizisten gegenüberstehen. Die wurden teils verletzt durch Stein- oder Flaschenwürfe. Dazu kommen zerstörte und beschädigte Polizeiautos. Die Partygäste selber äußern, nach Monaten der Corona-Beschränkungen einfach abfeiern zu wollen, meist ohne Rücksicht auf die Folgen. Stefanie Markert, Paris. Aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina kommt Kritik an der Bundesregierung. Der schleppende Corona-Impfstart zeige ein grobes Versagen der Verantwortlichen, sagte Leopoldina-Mitglied Frauke Zipp der Zeitung Die Welt. Sie fragt, warum man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt habe. Der Münchner Virologe Sutter sagte der Süddeutschen Zeitung, man habe im Sommer noch nicht wissen können, welcher Impfstoff sich als wirksam erweise. Es sei deshalb richtig gewesen, sich mehrere Optionen zu sichern. Die deutlich ansteckendere britische Corona-Mutation ist in der Türkei nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium spricht von 15 Infizierten. Die Betroffenen seien aus Großbritannien eingereist und hätten sich in Quarantäne begeben. In der Türkei gilt jetzt ein Einreisestopp für Reisende aus Großbritannien. Der US-Kongress hat das Veto von Präsident Trump gegen den Verteidigungshaushalt überstimmt. Nach dem Repräsentantenhaus votierte nun auch der Senat mit großer Mehrheit für den 740 Milliarden Dollar Etat. Es ist das erste Mal in Trumps Amtszeit, dass ein Einspruch des Präsidenten gegen eine Gesetzesvorlage abgelehnt wird. Durch das Gesetz wird unter anderem der Abzug von US-Truppen aus Deutschland begrenzt. Skispringer David Kubacki aus Polen hat das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen, und zwar mit einem neuen Schanzenrekord von 144 Meter. Zweiter wurde der Norweger Granerud. Er ist jetzt Tourneeführender, knapp vor Karl Geiger. Er wurde Fünfter und sagte nach dem Springen: War echt guter Wettkampf. Der erste Sprung ein bisschen später, war nicht ganz zufrieden, aber unterm Strich bin ich jetzt doch echt sehr zufrieden. Es hätte ich noch nicht gedacht, dass es nur so weit nach vorn geht. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, im Norden örtlich Schauer. Die Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Tagsüber häufig grau mit dichten Wolken oder Nebel. Im Norden einige Schauer. In der Mitte und rund um die Mittelgebirge teils aufgelockert. Die Höchsttemperaturen maximal minus 3 bis plus 4 Grad. Und die Zeit 0 Uhr 3. Was da los auf den Straßen? Nicht viel, nur eine Meldung. Die A3 Nürnberg Richtung Würzburg. Vorsicht zwischen Geiselwind und Wiesentheit. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Die junge Nacht der ARD. Hallo. Frohes Neues nochmal. Wir haben uns heute schon gesprochen, aber ich sag's einfach nochmal. Frohes Neues. Fritz Schäfer ist hier und möchte von euch wissen, was sind eure Vorsätze für dieses neue Jahr? Schreibt mir, sprecht mir über die 0221 56789 111. mit Fritz Schäfer. Du warst selbstverständlich, doch jetzt, wo du weg bist, merk ich, alles ist endlich. Ich denk an dich ständig, warst direkt neben mir, doch hab dich nicht gesehen, wie geblendet vom Fernlicht. Hab mich aufgeregt wegen dem Stuff, über den ich heut lach, sah den Wert nicht. Wo du mal warst, fehlt jetzt ein Teil. Ich suche Ersatz, doch finde keinen. Schlaf nur am Tag und schließ mich ein. Oh, du bist nicht hier, doch überall. Genau vor mir, doch nie real. Will nichts mehr fühlen, doch hab keine Wahl. Oh, jetzt bist du weg und ich check. Gala. Easy Love in der jungen Nacht, 0.13 Uhr. Und eine Warnmeldung, Vorsicht auf der A7 Fulda Richtung Kassel. Zwischen Bad Hersfeld West und Homberg-Efze liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Freunde, gerade im Eifer des Gefechts, als wir hier alle in diese junge Nacht reingeslidet sind, habe ich gesagt, wir haben uns heute schon gesprochen. Stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon ein neuer Tag angebrochen, ne? Wir haben uns in der letzten Nacht gesprochen. So ist es ja richtig. Es ist schließlich schon der 2. Januar. 2021 ist schon in vollem Gange und eigentlich macht man fürs neue Jahr ja mal ganz viele Pläne und hat Vorsätze und so. Ich glaube, das ist 2021 echt die große Ausnahme für viele, dass es eben nicht so viele Pläne und Vorsätze gibt. 2020 sah das noch ein bisschen anders aus. Da haben wir euch gefragt, worauf ihr euch so freut, und zwar genau heute vor einem Jahr, und da gab es so einiges. Grüßt euch, liebes 1Live-Team. Die Katerschwimmung ist vorbei. Wir freuen uns auf 2020. Denn wir, die Teamgruppe, fliegen nach Malle. Vielleicht irgendwie ein Festival, aber wir wissen noch nicht so genau was. Southside, Hurricane, Fusion, irgendwie sowas. Ich freue mich am meisten auf die Euro-Meisterschaft. Hoffentlich wird es nicht so eine Pleite wie das letzte Mal bei der WM. Ich denke, ich werde im September noch eine große Reise machen. Vielleicht nach Hawaii, aber mal schauen. Das waren noch Zeiten, als wir alle noch Träume und Wünsche und Pläne hatten. Aber zumindest das mit der EM, was da erzählt wurde, bleibt ja aktuell. Die ist ja auf dieses Jahr verschoben. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. Boy, thank you. They call me after dark. I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. For me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. JR mit Week in der jungen Nacht. So, Freunde, es war ja jetzt Jahreswechsel, ne? Das heißt für die Jungs von Medusa aus Mailand, Italien, vor allem eins. Ja, Paradise, für die Ohren kann man sagen. Paradies für die Ohren, denn Matti stellt endlich die Weihnachtsplaylist ab, die vorher 2 Monate lang November und Dezember jeden Tag auf Dauer-Repeat stand. Kein Scherz. Davor hat er im Lockdown alle Star Wars und Marvel-Filme hintereinander geguckt. Also ich sag mal so, wenn Matti was macht, dann richtig. Auch beim Feiern, also solange wir nicht wieder richtig zusammen raven können, nackte, verschwitzte Haut spüren und so, solange ist auch nicht wieder alles gut, sagt er. I really wish good health for everyone in the world. Ich wünsche wirklich allen Gesundheit überall auf der Welt, damit wir möglichst bald wieder zusammen tanzen und Spaß haben können, ohne die ganze Zeit zu versuchen, Abstand zu halten. Ich vermisse das wirklich sehr. Ja, allerdings wird sich 2021 auch vieles ändern, meint er. Probably these things change a little bit the way the music industry works on the booking. So die Musikindustrie wird sich hoffentlich verändern, gerade was die Bookings angeht. Viele Künstler wollen jetzt vielleicht mehr Zeit zu Hause mit ihrer Familie verbringen, also zum Beispiel 3-4 Monate Touren und dann einen Monat frei, um die Batterien wieder aufzuladen, anstatt alles zu übertreiben, so wie wir es bisher gemacht haben. The Lockdown. Ja, das müssen wir auch mal sagen. Und das ist etwas, was ich auch irgendwie in der letzten Zeit ziemlich wahrnehme. Künstler achten mittlerweile immer mehr auch auf ihre Gesundheit. Nicht nur körperlich, sondern auch mental im Köpfchen. Und dazu gehört halt auch selber zu erkennen, wann die Batterien mal aufgebraucht sind. Und dann Stopp zu sagen und nicht nochmal dreimal hier im Privatjet um den Globus zu jagen. Medusa haben das auf jeden Fall erkannt. Matti von Medusa haben wir hier gerade gehört. Und sie wollen 2021 auf jeden Fall bewusster angehen. So, darauf würde ich doch sagen, spielen wir mal den Track, den wir jetzt hier die ganze Zeit schon im Hintergrund hören. Paradise. Medusa featuring Dermot Kennedy. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Other side, don't you leave me there. Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's 1,000 miles between you and I. Oh my, my, my. has gone, the morning's won. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Being a lover, being a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now are falling like the rain. So let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now I'm falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was calm, some lights grand. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did it first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like Cole in the Wall Diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon. And speech detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm bidden to your forbidden fruit. I've been fuck! A liar, been a thief. Been a lover, been a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now I'm falling like the rain. So let the river run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes. Speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made it came at you sideways. I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would have loved your smile. Didn't really want to abort, but fuck it, what's one more lie to tell an unborn child? Been a lover, been a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies. Now we're falling like the rain, so let the river run. Was da los auf den Straßen? Eine Warnmeldung, Vorsicht auf der B42 Darmstadt-Groß-Gerau in Höhe Weiterstadt sind Personen auf der Fahrbahn und weitere Meldungen gibt's nicht, steht hier. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Ja, alles richtig, was die Frau da gerade gesagt hat, aber sie hat zwei Sachen vergessen, nämlich, dass ich Fritz Schäfer heiße. Hallo, schönen, guten, naja, komm, lass es morgen sein. Für mich ist es morgen jetzt. Und sie hat vergessen, dass wir eine Nummer haben hier von der Jugendnacht, 0221 56789 111. Da könnt ihr mich erreichen, direkt hier im Studio. Ich möchte gerne wissen, habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Und wenn ja, welche? Wollt ihr mir das mal durchgeben? Mich interessiert das ja wirklich, ne? Vielleicht kann ich mich dann an euch so ein bisschen orientieren. Ich bin ein bisschen orientierungslos. Ich bräuchte ein paar Vorsätze eigentlich mal. Ich könnte mir eigentlich mal was vornehmen für dieses Jahr. 0221 567 89 111. You say happiness exists, but you're not sure where it goes. And you don't know how you feel, but you're getting real close. But it won't be long, she says I won't like it, but I just gotta hold on, she said. I'm done with all this silence, Russian roulette romances. One slip up, I could light it, just tell me this is lifeless. I need you to hate me, baby, in the worst way, oh. And I need you to hate me, say it to my face, I'll go. Yeah. And oh, say something. Oh, say something. Now I'm talking to myself, cause I miss your ringtone. Still no run, but I'm done and I need to know. You're keeping me in the dark, but it won't be long. She says I won't like it, but I just gotta hold on. She says you to hate me, I need you to hate me, say it to my face, I'll go. I need you to hate me, I need you to hate me. You walking towards you with my head down, looking at the ground. I'm embarrassed for you, paranoia. What did I do wrong this time? That's parents for you, very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands before? What else should I carry for you? I care for you, but on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet, let me guess. You want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I might have to leave. Please don't come after me, I just wanna be alone right now. I don't really wanna think it all, go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call tomorrow, like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now, I give it all to you. On the edge right now, I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. When all these voices in my head get loud, I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the edge. Ist hier gerade was eingefallen und auch aufgefallen, Freunde. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist jetzt, wenn viele von euch richtig doll in 2021 reingefeiert haben, vielleicht auch so das ein oder andere Schlückchen zu sich genommen haben, einfach weil man sich ja auch mal so ein bisschen verausgaben darf, wenn so ein Scheißjahr wie 2020 zu Ende ist. Man muss es ja auch mal so deutlich sagen. Was ist also, wenn ihr jetzt alle einfach fertig seid und diejenigen unter euch, die jetzt hier gerade zuhören, die noch wach sind, auch einfach übermüdet sind, überanstrengt und gar nicht Bock haben, hier so von mir so angebrüllt von der Seite so angelabert zu werden und immer so Bumsmusik zu hören. Was ist mit denen, die es jetzt ein bisschen ruhiger angehen wollen? Und da habe ich mir die Frage einfach selbst beantwortet und jetzt hier mal Ritmomney in die Playlist geschmissen mit Put Your Records On. Das ist jetzt für euch, die auch so einen Ohrenkater haben. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate. The sky sunburned and lonely, sipping tea in the bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro head. The washing the weight of You keep on talking sweet till your fingers bleed, but don't you dare ask me how I've been. Now only you know the strength in your teeth, the washing the weight of your pockets so deep. Genau, Zed und Ellie Do Hey in der jungen Nacht. Freunde, ich habe hier eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A7 Fulda Richtung Kassel. Zwischen Hünfeld, Schlitz und Niederaula liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. So, und jetzt als nächstes ein Song, bei dem ich immer an so einen amerikanischen Highschool-Film denken muss, wo am Ende der Abschlussball stattfindet. Weil so klingt eigentlich die Mucke dieses Songs. So stelle ich mir die vor, dass die im Hintergrund läuft, während da so irgendwie getanzt wird, ne, wo sich angefasst wird. Das muss man sich mal vorstellen, dass das überhaupt irgendwann mal ging, dass man sich beim Tanzen, also dass man überhaupt in einem öffentlichen Raum zusammen tanzen konnte, dass man sich dabei anfassen konnte und auch vielleicht dann später sich mehr daraus ergab. Also all das, das ist ja völlig absurd mittlerweile und wenigstens die Musik dazu ist uns jetzt geblieben. Ariana Grande und Justin Bieber mit Stuck With You. Ah, Ringelpiez mit anfassen jetzt hier. Can't you out, baby? Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying, still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. My time, go on, make me lose my mind. Die junge Nacht. From your lips, tell you like it is, it's like this. Don't be such a slave to your brother. It was almost love. When I ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that when the walls were caving in. But I see you on the other side. We can try all over again. When I It was almost love. It was almost love. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Der ARD. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Die Infos. Um 1 Uhr mit Chris Berdrow.